WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, die Freitag-Nachtausgabe von Domian. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer eine freie Themennacht. Und ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Diese Frage stelle ich jetzt gleich Max, und Max ist 18 Jahre. Guten Morgen, Max. Guten Morgen, lieber Jürgen. Guten Morgen, lieber Max. So, also, um was geht's? Also, entschuldige, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, egal. Also, bei mir geht es um mein erstes Mal. Mhm. Und zwar habe ich das zu meinem 18. Geburtstag. Er hat einen Tag nach meinem 18. Geburtstag verloren. Ja. Und zwar an ein Mädchen, was ich übers Internet kennengelernt habe. War das so geplant, direkt nach dem 18. Geburtstag, oder war es Zufall? Nö, es war spontan. Okay, hast du gedacht, jetzt bin ich 18, nun muss es mal rund gehen. Nein, nicht ganz so, nein. Okay, also Mädel übers Netz kennengelernt? Ja, genau. Ja, ich muss erzählen. Okay, also, ich bin sehr computer- und internetaffin, und ich habe viel damit zu tun und habe in meinem Gaming-Clan, in meiner Community, möchte ich mal so sagen, in meiner Community, habe ich viele Freunde gefunden. Ja. Und die war ich letztes Jahr besuchen. Ja. Und sie wohnen im Norden Deutschlands. Und ich wohne in der Mitte Deutschlands, sind so 600-700 Kilometer, nicht ganz so weit, so 500 Kilometer ungefähr, muss man schon. Ja, und auf jeden Fall war ich dann oben, das war zu Silvester. Ja. Und dort habe ich sie dann zum ersten Mal gesehen, und wir waren uns erst so richtig unsympathisch. Ach so, du hast sie real zum ersten Mal gesehen? Genau. Silvester schon? Ja, ich habe sie zum ersten Mal gesehen bei meinem Kollegen, bei dem wir übernachtet haben. Wir waren insgesamt zu sieben oder so. Ja. Da habe ich sie dann zum ersten Mal gesehen. Wir waren uns gleich sofort unsympathisch, und es war ganz, ganz komisch. Mhm. Und als wir dann wieder zu Hause waren, haben wir halt immer mehr miteinander gemacht, und wir sind uns ein bisschen warm geworden und haben dann... Aber Moment, wohnt sie im Norden und du in der Mitte? Ja, genau, ich wohne in Thüringen und sie auf Rügen. Auf Rügen, okay, das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Entfernung. Wir reden jetzt kennenlernen Silvester. Wir haben uns gesehen, wir haben nicht wirklich viel miteinander gesehen. Ja gut, aber zum ersten Mal so Kontakt gehabt. Ja, genau, wir haben so Kontakt gehabt. So, und dann und wann hattest du deinen 18. Geburtstag? Am 3. August. Oh, okay, das ist ja gar nicht so lange her. So, im Laufe des Jahres habt ihr aber immer wieder Kontakt miteinander gehabt. Wir haben so ziemlich jeden Tag Kontakt gehabt, haben jeden Tag geschrieben, haben jeden Tag zusammen gezockt, wir haben jeden Tag halt Kontakt gehabt. Wir waren jeden Tag 24/7, haben wir aufeinander gehangen und haben uns lieben gelernt, schätze ich. Aber nur übers Netz? Nur übers Netz. Naja, wir haben auch geskypt. Also, okay. Aber nicht real eben? Nee, nur halt einmal real an Silvester und dann halt, als sie zu mir gekommen ist, am 3. August. So, jetzt reden wir am 3. August. Dann kam sie endlich nach fast 8 Monaten oder 7 Monaten kam sie dann zu dir nach Thüringen. Ja. Du bist nicht nach Rügen gefahren, sie musste zu dir kommen. Sie ist zu mir gekommen, sie hat mich zu meinem Geburtstag besucht, ja. So macht man das, man muss die Frauen kommen lassen. Erste Regel. So, jetzt kam sie zu deinem 18. Geburtstag. Wo hat sie übernachtet? Bei mir. Bei dir, schon direkt. Naja. Und Eltern waren einverstanden? Ja, meine Mom ist da ziemlich locker. Aber ich wohne nur mit meiner Mom zusammen. Ja, und in der ersten Nacht ist es dann schon gleich passiert oder in der zweiten? Das Ding ist, am 1. August ist sie angekommen, dann halt 2. August, 3. August. Am 3. August haben wir gefeiert bei einem Kollegen hinterm Haus. Da haben sie einen Grill aufgebaut, und dann waren wir da, haben ein bisschen was getrunken, wie das halt zum 18. so ist, haben ein bisschen was getrunken. Mhm. Und sie hat ein bisschen zu viel getrunken und ich habe auch einiges getrunken, aber noch moderat. Es war okay. Mhm. So, dann haben wir reingefeiert vom 2. auf den 3. Ja. Und wie gesagt, sie war schon ziemlich betrunken. Und dann sind wir nach Hause. Ja. Dann musste sie auf dem wir sind gelaufen, logischerweise. Mach das nicht so spannend. Mach das nicht so spannend. ihr seid nach Hause in dein Zimmer gegangen. Genau. Und ihr habt in einem Bett geschlafen. Wir haben in einem Bett geschlafen. Ihr wart beide ein bisschen angeduselt. Sie waren sehr, sehr angeduselt, ja. Und dann ist es passiert. Es ist schwierig. Es war eher so, wir haben uns erst geküsst, dann haben wir uns ausgezogen, ganz langsam halt. Ja. Würde ich sagen, romantisch, da wir beide schon ziemlich beduselt waren, und das war ein bisschen, ich weiß nicht. Ja. So, und dann habe ich die dann angefangen zu lecken. Und ja, dann ging es dann weiter und dann haben wir halt versucht, Sex zu haben. Das Problem war, wir hatten kein Kondom da. Mhm. Und wir waren beide so betrunken, dass es uns eigentlich schon egal war. Und Klammer auf, da hättest du ja die Tage vorher mal ein bisschen vorsorgen können. Es war ja nicht so geplant. Dennoch, man muss ja für alles gewappnet sein. Ja. Klammer zu. Genau. So, weiter. Und so, okay. So, und dann haben wir halt, es war halt wirklich nur so ein rein raus. Und dann war es halt, dann hatten wir beide schon, wir waren halt beide ziemlich betrunken, da dachten wir uns beide so, ja, nee, ist okay, lass mal bleiben. Mhm. So. Aber das sehe ich nicht so als ein erstes Mal an, auch wenn es technisch wahrscheinlich mein erstes Mal war, aber, naja, ne. So. Und am nächsten Tag, als wir dann beide nüchtern waren, haben wir uns ausgesprochen darüber, und dann ist es dann am Abend nochmal passiert, aber dann noch richtig. Und dann mit klarem Kopf. Ja, mit klarem Kopf, und mit Kondom, alles drum und dran. Und mit schönem neuen Kondom. Ja. So, und wie war es dann beim anderthalbten Mal? Oder dann? Ich würde schon sagen, das war dann das richtige erste Mal von mir. Bist du denn relativ schnell gekommen? Ja, doch, ich würde schon sagen. So, ich schätze nur so nach drei Minuten, schätze ich. Ja, ist drei, vier Minuten. Bisschen kurz. Ja, es war schon ein bisschen kurz. Hat sie denn... Ja, bitte. Wir haben es dann danach nochmal gemacht. Also als sie dann noch da war, sie war zwei Wochen da. Ach so. Da haben wir es halt nochmal, und da lief es auch viel besser. Ja. Das war nur für mein erstes Mal, war ich extrem aufgeregt, wie man das halt so ist. Man ist schon ziemlich am Zittern, das ist schon das erste Mal. Da denkt man so, okay. War es denn für sie auch das erste Mal? Nein, für sie war es nicht das erste Mal. Hast du es dir so vorgestellt, das erste Mal? Ich hab's mir nicht vorgestellt. Wie hast du es dir vorgestellt? Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Es war eher so, ich hatte da nicht wirklich eine richtige Vorstellung von, aber die ganze Situation, das Gefühl, es war halt alles komplett neu für mich und ich wusste halt nicht, wie ich wirklich damit umgehen sollte. Warst du denn eher enttäuscht oder sogar noch mehr beeindruckt, als du es dir vorgestellt hast? Och, nur enttäuscht kann man nicht sagen, beeindruckt kann man auch nicht sagen. Es war eher so, es war ziemlich schön mit der Frau, die ich liebe. Ja. Und wo ich weiß, dass sie mich auch liebt. Das ist schon ein ziemlich schönes Gefühl. Ja. Und es hat Spaß gemacht, das war ein schönes Gefühl. Und ja. Aber ich würde nicht sagen, es war enttäuschend. Aber also, dann ist es doch schon mal ganz gut, finde ich. Es gibt viele erste Male, die völlig daneben gehen und wo die Leute enttäuscht sind. Und gerade wenn man dann hört, wie die 14-Jährigen krass auf Party, dann auf Toilette und das. Ich habe wilde Geschichten gehört, da habe ich mich immer ein bisschen distanziert von. Glaubst du denn, dass sie auch einen Orgasmus hatte? Sie hat mir gesagt, beim zweiten Mal hat sie einen. Ah ja. Ja, siehst du, da ist doch schon mal alles, nehmen wir mal an, sie hat die Wahrheit gesagt, ist doch schon mal alles. Ich denke, dass sie die Wahrheit gesagt hat, ich glaube ja da. Ja, alles im grünen Bereich. Ja. Jetzt, Max, bist du ein Mann. Aber eins muss ich noch sagen, in der Nacht, wo wir, das wird jetzt ein bisschen ziemlich eklig, zumindest für mich, und zwar in der ersten Nacht, am 3. August. Mhm. Habe ich ja erzählt, dass ich sie geleckt habe und gefingert habe, und das war nicht meine erste Erfahrung damit, aber so ziemlich so intensiv halt die erste Erfahrung. Das war halt vorher, war es halt mit anderen, nur so Petting und so ein bisschen so. Ah, okay, verstehe. Aber so richtig intensiv war es halt nur mit ihr bis jetzt. Mhm. Und am nächsten Morgen ist mir aufgefallen, dass ich Blut unter den Fingernägeln hatte. Oh. Und dann habe ich so gemeint, alles okay bei dir? Und dann meinte sie, es kann sein, dass es noch meine Resttage waren. Und dann meinte ich so, ja gut, ne? Und dann musste ich so dran denken, dass ich sie auch geleckt habe und gefingert habe. Und dann ist es mir schon ein bisschen hochgekommen. Ah, das fandst du dann nicht so ganz schön. Das ist nicht dein Ding. Ich fand das nicht wirklich schön, nein. Ja. Aber wir haben es beide mit Humor genommen. Wir haben nach dem ersten Schock haben wir beide ein bisschen drüber gelacht und dann war es noch gut. Aber im Großen und Ganzen, du hast jetzt, nee, das wollte ich, kann ich jetzt nicht sagen. Du bist jetzt auch. Nein, ich hätte jetzt beide gesagt, du hast jetzt Blut geleckt und bleibst jetzt bei den Frauen. Oh Gott. Aber es hat dir so Spaß gemacht, dass du sagst, Frauen sind meine Sache. Ja, doch schon. Super. Und seid ihr denn jetzt richtig zusammen, ihr beiden? Sie möchte keine Fernbeziehung, da sie da vorher richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe. Als ich sie kennengelernt habe, war sie in einer Fernbeziehung mit jemand anderem und das war kein guter. Ah. Und da hat sie jetzt erstmal die Schnauze voll von und sie möchte sich erstmal richtig sicher sein und richtig. Und kannst du? Sie möchte das halt erstmal. Kannst du damit leben? Erstmal wieder bereit sein dafür. Naja, als sie das so gesagt haben, sie möchte noch keine Fernbeziehung haben, da dachte ich mir so, ja gut. Ist jetzt nicht optimal, aber wenn das ihre Gefühle sind, muss ich das respektieren und es ist dann halt so. Okay, du leidest jetzt nicht sehr groß darunter. Es macht mich schon ein bisschen traurig, aber es ist halt ihre Gefühlslage und da kann ich schlecht was dran ändern. Ich möchte sie so nicht zwingen. Sehr gut. Eine eigenständige Person, da habe ich nichts zu sagen und das ist auch so. Ich finde, du solltest dann demnächst mal, wenn in den Herbstferien, wenn du Zeit hast, mal einen Trip nach Rügen machen. Die schöne Insel. Ja, mach ich auch schon, ist schon geplant. Ist alles sehr gut. Das ist doch super. Ja. Ja, Max, dann beglückwünsche ich dich zu diesem doch durchaus akzeptablen Erlebnis. Vielen Dank, Jürgen. Und jetzt kann es nur besser werden und vorangehen. Darf ich noch ein Autogramm haben von dir? Sehr gerne. Du legst aber auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Max, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Der Max und sein erstes Mal. Hier ist Gero. Gero ist 37. Guten Morgen, Gero. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gero. Um was geht's bei dir? Ich freue mich sehr, dass ich zu dir mal durchgestellt worden bin. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe schon mal angerufen, weil mir eure Sendung rund um Charlie Hebdo und Meinungsfreiheit ziemlich wehgetan haben. Ich rufe heute aber an, wegen eurem Anrufer von gestern, der so vermeintliche Erkenntnisse zum Dark Web verbreitet hat. Ah ja, genau. Das hatten wir gestern im Radio bei uns live. Genau. Anrufer, der zu dem sogenannten Darknet, falls das nicht so bekannt ist. Also es ist ein geheimes Netz im Internet, wo man nur mit speziellen Tricks reinkommt. Und das hat er gestern so geschildert, dass er das eine ganz schlimme, üble Unterwelt, wo man Auftragskiller bestellen kann und Drogen bestellen kann und im Prinzip eine ganz üble Zone. Ja, das ist das, was er erzählt hat. Genau. Das, was er beschrieben hat, ist eindeutig das Tornetz. Tornetz? Ja, nennt sich The Onion Router. Er hat aber einen völlig falschen Eindruck davon vermittelt, wofür das eigentlich da ist. Und das schadet dem Netz und es schadet unter anderem auch einer Masse Bürgerrechtsvereinen. Erzähl mal, für was ist es da? Er hat aber auch was von WikiLeaks gesprochen gestern. Ja, das ist eine der Geschichten, wofür das gut ist. Also vorneweg, es gibt diese Seiten, die den Eindruck erwecken, dass man da Killer engagieren kann. Kann man das wirklich? Weißt du das? Da hat es Untersuchungen gegeben, mehrere, und die sind alle so ausgegangen, dass es zwar diese Seiten gibt und dass man ein Geld bezahlen kann, dass aber dann im Endeffekt nichts passiert. Da gibt es Seiten, wo man Drogen kaufen kann, das funktioniert. Mhm. Auch harte Drogen? Harte Drogen, da ist das Stichwort Silk Road, was man dann mal googeln kann. Das hat das FBI dann vor einem halben Jahr oder Jahr ausgehoben, wo dann auch Prozesse laufen. Die aber unter anderem deswegen aufgedeckt worden sind, weil die Fehler gemacht haben, nicht weil dieses Anonymisierungsnetzwerk Fehler hat. Mhm. Diese dunkle Seite gibt es. Es gibt auch Kinderpornografie in dem Netz. Mhm. Das Problem ist, dass bei euch gestern in der Sendung wirklich nur dieser Aspekt vorgekommen ist. Bevor wir das jetzt weiter bearbeiten und weiter besprechen, du wirkst sehr kompetent. Woher weißt du das genau alles? Ich bin seit 15 Jahren mit meiner eigenen Softwarefirma selbstständig, deswegen auch relativ IT-affin. Mit was für einer Firma? Softwarefirma. Ja, okay. Ich betreibe aber auch inzwischen seit über einem Jahr selber Knoten in diesem Netz, bin da Mitglied in diversen Vereinen, also Chaos Computer Club betreibt da zum Beispiel Nodes, Der Verein Digital Courage hieß früher Föbut. Das sind die, die die Big Brother Awards verleihen jedes Jahr. Das hat man schon mal gehört. Okay. Die betreiben alle Nodes in diesem Netzwerk und die tun das aus einem guten Grund. Vielleicht können wir da dann auch wirklich zu kommen. Okay, dann sag mal, was gestern nicht richtig beleuchtet wurde. Also unter anderem wäre Edward Snowden aller Wahrscheinlichkeit nach heute tot. Oder wir wissen zumindest nichts von ihm, wenn es das Tor-Netz nicht geben würde. Warum wäre er tot? Weil man ohne Überwachung heute praktisch nicht mehr im Internet kommunizieren kann. Wir leben in einer total überwachten Gesellschaft. Das heißt, alles, das, was er der Welt mitgeteilt hat, läuft über dieses Netzwerk? Lief zumindest über dieses Netzwerk. Und demzufolge konnte man nicht verfolgen, von wem das wann eingespeist wurde. Richtig. Es gibt da auch einen wahnsinnig guten Film drüber, mit Filmausnahmen aus dem Hotel im Hongkong, wo er mit Glenn Greenwald gesprochen hat. Mhm. Der Film Citizen Four. Es gab auch Anfang des Jahres eine Ankündigung, dass die ARD den irgendwann Juni, Juli zeigen sollte. Mag sein, dass es passiert ist oder ich es verpasst habe. Kann ich sehr empfehlen, das sind Originalaufnahmen aus Hongkong, wo man das sieht. Das würde ja bedeuten, dass, wie du es ja schilderst, dass auch dieser Teil des Netzes interessant ist oder wichtig ist für Menschen, die in totalitären Regimen leben. Völlig richtig, genau. Es gibt soziale Netzwerke, die immer mal wieder in der Türkei gesperrt werden. Mit Tor, wenn man ins Tor-Netz reinkommt, da kann man den Tor-Browser benutzen, der gestern auch erwähnt worden ist, dann kann man durch das Tor-Netz darauf trotzdem zugreifen. Dennoch bleibt es ja eine zwiespältige Sache. Du sagst, man kann dort Kinderpornografie finden und dort wird es eingespeist. Und auf der anderen Seite sind vielleicht Menschenrechtler unterwegs, die froh sind, dass sie da kommunizieren können. Richtig, aber das gleiche Problem gibt es bei Messern auch. Man kann Messer super sinnvoll in der Chirurgie verwenden oder in der Küche. Man kann damit aber auch Leute abstechen. Mhm. Da muss man halt eine Abwägung machen. Und das Problem ist... Aber lass mich kurz fragen. Das heißt, du würdest dich dagegen wehren, wenn die Sicherheitsbehörden dort das durchkämmen würden, um zum Beispiel kinderpornografische Einträge zu finden und die Verursacher? Nein, sie können das natürlich durchkämmen. Die Frage ist, ob sie technologisch eine Chance haben, an diejenigen zu kommen, die da drankommen. Das ist aber gar nicht die Frage. Alles, was es im Tornetz, in diesem Deep Web gibt oder angeblich gibt, gibt es auch außerhalb. Man kann im Tornetz geklaute Kreditkartendaten kaufen und Kinderpornografie finden, man kann das aber auch außerhalb. Aber im normalen Netz ist das für die Täter viel schwieriger. Das würde ich so nicht sagen. Also wenn ich mir angucke, wie viel Spam ich jeden Tag bekomme, wo der herkommt. Ja, aber wenn es so einfach werden hätte, dann hätte Snowden ja auch das ins normale Netz legen können. Aber es war für ihn eben heikler, weil man ihn sofort bekommen hätte. Naja, das kommt auf die Fähigkeiten des Angreifers an. Also wenn man gegen die NSA sich schützen muss, dann muss man halt schon davon ausgehen, dass die nicht nur an zwei, drei Knoten beim Internetprovider sitzen, und an dem man auch Kunde ist, sondern die sitzen halt in Frankfurt, in München, an den Glasfaserstrecken, die über den Atlantik gehen. Ja, ja, klar. Da hat man keine Chance gegen. Also da muss man dann schon gucken, wie man sich schützt. Und da ist Tor, Stand heute, so ziemlich das einzige Netzwerk, mit dem man sich auch gegen jemanden in der Größenordnung der NSA schützen kann. Das sagst du so und das ist auch so, meinst du? Da gibt es Dokumente, die man in den Snowden... Paketen gefunden hat, wo halt unter anderem drin steht, dass die NSA tatsächlich ein Problem mit Tor hat und es sehr gerne aushebeln würde. Mhm. Höre ich aus all dem, was du sagst, ein Plädoyer dafür, dass es gut ist, dass es sowas gibt? Auf jeden Fall ja. Mhm. Also ohne Tor würde, wie gesagt, Snowden nicht leben, ohne Tor. Aber ohne kann man auch quasi keinen investigativen Journalismus mehr betreiben. Also ich erinnere mich, es ist gerade mal ein paar Wochen her, dass wir hier eine Affäre um netzpolitik.org hatten. Mhm. Wie will man Journalisten Dokumente elektronisch zukommen lassen, wenn man davon ausgehen muss, dass deutsche oder ausländische Geheimdienste quasi an der eigenen Fritzbox sitzen und alles mitlesen? Ach, in diesem besagten Fall glaubst du auch, dass das über Tor gelaufen ist? Ja. Ah, das ist ja interessant. Aber das würden unsere Geheimdienste auch wissen. Ja, die können aber halt nicht so ohne weiteres rückverfolgen, woher Dinge da kommen. Das ist ja der Vorteil vom Tornetz. Und ich sag's nochmal, du nimmst dann in Kauf, dass es eben auch verbrecherische Dinge gibt in diesem Tornetz. Die werden sich nicht zu 100% verhindern lassen, richtig. Okay. Aber der Punkt ist, sobald da Geld im Spiel ist, kann man dem Geld folgen. Und ich meine, du wirst in 10 Minuten Anrufe haben, die dann erzählen, aber dann nimmt man Bitcoin und dann ist das alles auch anonym. Auch das ist nur in Grenzen richtig. Irgendwann machen Leute Fehler. Das zeigt halt unter anderem auch der Fall, dass man diesen Drogenmarktplatz Silk Road ausgehoben hat, erfolgreich. Gero, ich würde mal sagen, wir belassen es mal dabei, sonst wird es vielleicht auch zu speziell. Ich finde es interessant, dass du dich auch nochmal geäußert hast, weil wir über diese Thematik hier in der Sendung noch nie gesprochen haben und viele Leute interessieren sich sicherlich dafür. Nehmen wir es mal so als erste Infogeschichte jetzt von dir und von dem Anrufer gestern. Es ist halt wichtig, dass sowas mal gesagt wird, weil ansonsten leistet das dieser Sicherheitshysterie, die wir in Deutschland sowieso haben, Vorschub. Also es gibt kein super Grundrecht auf Sicherheit. Und wenn man zu Ende denken würde, was es heißt, das Tornetz in der Form zu verbieten oder die Teilnahme daran zu verbieten, dann können wir auch Artikel 5 vom Grundgesetz abschaffen. Gut, das ist natürlich eine sehr steile These. Die lasse ich jetzt mal als subjektive Äußerung deinerseits so in der Luft stehen. Und das diskutieren wir jetzt nicht aus. Danke für deine Meinung und danke für den Anruf, Gero. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 21. Das ist die perfekte Zeit für Hans. Hans ist 63. Guten Morgen, Hans. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hans. Um was geht's bei dir? Oh, bei mir geht's um Thema Scheidung. Du bist betroffen. Bitte? Du bist betroffen. Ja, ich bin betroffen. Ich muss dazu sagen, ich habe in 2002 meine erste Frau verloren durch Tod. Ja. Hab dann Anfang 2003 meine jetzige noch Frau kennengelernt. Und kennen und lieben gelernt. Und jetzt leben wir in Scheidung und ich erlebe die Hölle auf Erden. Was ist... Die Frau, die macht mich fix und fertig. Ich muss dazu sagen, ich habe die damals aus der Ukraine nach Deutschland geholt. Ah. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Sie ist 26 Jahre jünger wie ich. Mhm. Und das merkt man heute. Wie lange hängt der Segen schon schief? 3 Jahre. Also 3 Jahre extrem schief und insgesamt schief circa 5 oder 6 Jahre. 12 Jahre sind wir verheiratet. Die erste Zeit ging es? Die erste Zeit ging es. Es ging von dem Tag an bergab, wo ich unterschrieben habe, dass sie den deutschen Pass haben kann. Der Klassiker? Der Klassiker, würde ich auch mal sagen. Das heißt, du gehst heute davon aus, dass das alles pure Berechnung war ihrerseits? Ja, definitiv, ja. Kann man dir natürlich vorhalten, wie dumm bist du, dass du dir das vorher nicht hast denken können? Ja, da kannst du recht haben. Das halte ich mir heute selber vor. Aber ich war damals noch in Trauer vom Tod meiner ersten Frau und habe sie ein halbes Jahr später über das Internet kennengelernt und sie hat mich ein bisschen aus dem Loch rausgeholt. Und ich glaube, dann empfindet man das auch alles ein bisschen anders. So habe ich es jedenfalls empfunden. Ja. Aber was sie jetzt in den letzten 3 Jahren mit mir veranstaltet, insbesondere jetzt in den letzten Jahren, das geht auf keine Kuhhaut. Was macht sie? Die macht mich psychisch komplett fertig. Wie macht sie dich fertig? Mit allem. Nummer eins, die streitet so gerne, so wahnsinnig gerne, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich nur in meinem Sessel sitze und Fernsehen gucke, dann kommt sie, sitzt sie schon wieder in deinen Pupsessel und dann gibt ein Wort das andere, die macht mich komplett fertig. Also ihr wohnt immer noch zusammen in einer Wohnung? Ja, wir haben eine Doppelhaushälfte und das geht leider nicht anders. Wir müssen das Haus jetzt natürlich verkaufen, aber das geht nicht anders. Hinzu kommt, die macht mich morgens und abends fertig. Also richtig fertig. Gerade erst heute Abend um 7 Uhr hatten wir wieder so einen Extremfall. Da ging es darum, wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist 11 Jahre alt, die wollte was aus einer großen Fastfood-Kette haben. Mhm. Und dann hat meine Tochter dafür gesorgt, dass mir was mitgebracht wird. Und dann wollte sie auch Geld haben, für Tochter was zu holen, was ich dann auch gegeben habe, aber was dann angeblich zu wenig war. Ah, und dann hat die vor den Augen und Ohren meiner Tochter gesagt, am besten für dich, du wärst tot, du findest dich auf dem Friedhof wieder und solche Geschichten alle. Mhm. Ich kann es nicht mehr hören. Aber nochmal gefragt, dieses Gezerre, dieser Krieg geht ja jetzt schon eine ganze Weile, wie du gerade gesagt hast. Ja. Eine sehr lange Zeit geht das schon. Das verstehe ich nicht, warum man sich da nicht räumlich trennt. Doppelhaushälfte hin, Doppelhaushälfte her. Warum? Ja, nun, da sind wahrscheinlich die finanziellen Hintergründe auch so. Also ich bin mir eine Wohnung am Suchen. Sie noch nicht, obwohl das Haus wird verkauft werden und das sicherlich noch in diesem Jahr. Wir haben also in diesem Monat haben wir unseren Scheidungstermin. Seit wann suchst du deine eigene Wohnung? Seit April. Warum nicht schon seit ein paar Jahren? Ja, weil ich immer noch gehofft habe. Ach, hör mal, du bist ein erwachsener, erfahrener Mann. Ja, ich hatte vor 2 Jahren schon mal die Scheidung eingereicht. Und dann nach einer gewissen Zeit kam sie und dann hat sie sich für alles entschuldigt und sie weiß nicht, warum sie so ist. Und ja, okay, dann habe ich die Scheidung tatsächlich wieder zurückgenommen. Okay. Ja, und jetzt läuft sie wieder. Das heißt, wir haben jetzt Ende diesen Monat unseren Scheidungstermin. Hat sie einen anderen Typ auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Dieses Haus, die Erträge dieses Hauses, wenn es verkauft wird, die werden geteilt, oder wie geht das? Ja, das werden aber keine Erträge rauskommen, weil wir haben das vor 10 Jahren gekauft und sind noch derbe drauf am Abzahlen. Ach so. Okay, da wird vielleicht unterm Strich ein bisschen was überbleiben, aber das wird geteilt auf jeden Fall. Also, dann ist natürlich das Richtigste überhaupt auf der Welt, was du jetzt endlich gemacht hast, dir nämlich, du bist auf der Suche nach einer Wohnung. Ja. Weil das ist ja masochistisch, was du da betreibst. Die macht mich fertig, die Frau. Die macht mich fertig. Jeden Morgen, jeden Abend. Und selbst die Kleine auch noch mit. Und das kann ich überhaupt nicht ab und das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Ein Fehler hat sie gemacht. Wir sind vor 2-3 Monaten oder vor 4 Monaten beim Notar gewesen. Sie hat mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Tochter überlassen. Freiwillig. So, da habe ich mir nämlich gedacht, wenn die einen Typen findet und zieht mit dem 200 Kilometer weit weg, dann habe ich es Nachsehen. Ich muss dazu sagen, ich bin fast zu 100% erblindet. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Ja, aber dann hast du doch nicht das Nachsehen, weil sie hat dir doch das Recht übertragen. Ja, jetzt habe ich es eben nicht. Genau, aus dem Grunde habe ich das ja gemacht. Ja, genau. Und das war auch problemlos, oder hat sie es nicht richtig geblickt? Das war problemlos. Da staune ich drüber, das war problemlos. Ich muss dazu sagen, sie hat schon eine Scheidung hinter sich. Mein Vorgänger, wenn ich so sagen kann, da hat sie einen Sohn mit, der jetzt auch mit in unserem Haus lebt. Der ist 18 und da hat sie das genau umgekehrt gemacht. Da hat sie das mit ihrem Ex-Mann gemacht. Mhm, ja. Und habe ich ihr damals schon gesagt, was du mit dem Fischhoten abreißt, das könntest du mit mir nicht machen. Mhm. Ich würde mir unser Kind, da hat man die Tochter noch nicht, ich würde mir unser Kind niemals wegnehmen lassen. Wie, das habe ich auch nicht. Wie steht denn das Kind zu der ganzen Kriegssituation? Leid. Auf welcher Seite steht das Kind? Auf beiden. Die ist hin und her gerissen. Das Kind ist hin und her gerissen. Wir sind allerdings auch so verblieben, wenn wir irgendwann mal in den nächsten Monaten jeder eine Wohnung haben, dann darf das Kind da schlafen, wo sie gerne möchte. Wenn sie sagt, heute bei Mama, schläft sie bei Mama. Wenn sie sagt, morgen bei Papa, schläft sie bei Papa. Schlafen ist ein gutes Stichwort. Schläfst du mit deiner Frau immer noch in einem Ehebett? Nein. Schon über ein Jahr nicht mehr. Mhm. Nein, ich schlafe hier unten im Wohnzimmer. Also Hans, ich meine, das siehst du ja jetzt auch so. Ich glaube, dass der Grundfehler, den ersten Fehler hast du gemacht, indem du dich auf die Frau eingelassen hast. Ja, richtig, das haben mir viele gesagt. So, den zweiten Fehler, den du gemacht hast, ist, dass du viel zu lange jetzt da dich an sie gebunden hast. Ja. Aber Gott sei Dank hat das ja hoffentlich bald ein Ende. Damit er auseinanderkommt. Es gibt keine Chance mehr für diese Beziehung. Die ist komplett kaputt. Die Beziehung ist komplett fertig. Da kann man hoffen, dass jetzt diese Scheidung relativ glatt geht und das Finanzielle irgendwie geregelt wird. Und das das haben wir ja im Vorfeld schon über Notar geregelt. So, gut. Da wurde ja alles geregelt. Nicht nur, dass ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe, sondern alles. Ja, und dass ihr einen Konsens findet bezüglich des Kindes. Und dann aber weg. Dann wirst du die hoffentlich sehr, sehr lange nicht mehr sehen. Ja, höchstens noch in Verbindung mit unserer Tochter. In Verbindung mit der Tochter, natürlich, ja. Ja. Da hast du aber jetzt Jahre hinter dir. Das ist aber die Hölle. Das ist mehr als die Hölle, was ich mitmache. Jeden Morgen, jeden Abend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne in der Nähe von der Bahnlinie. Ja, wenn meine Tochter nicht wäre, ne, hätte ich mir längst den nächsten Zug genommen. Aber Hans, mein Bedauern hält sich da wirklich in Grenzen. Weil ich muss das nochmal wiederholen. Du hättest seit Jahren schon weg sein können. Aus dem Haus. Stimmt. Wirklich? Ja, ich habe es nicht gemacht. Gut, aber jetzt, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Nein, kann ich nicht mehr rückgängig Thema. Jetzt musst du nach vorne gucken, jetzt so schnell wie möglich raus, so schnell wie möglich alles trennen und sich dann erstmal erholen von dem Krieg. Ja, das habe ich auch bitter, bitter nötig. Und dann nicht mehr so schnell dich auf junge Frauen einlassen. Ja, ja. Nicht, dass du jetzt ankommst. Momentan habe ich die, ich sag's mal im Gutwort, die Schnauze gestrichen voll von Frauen. Ja. Aber das wird sich sicherlich irgendwann mal wieder geben. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben ohne Frau sein kann. Ja, aber jetzt geht's erstmal um andere Sachen, die du klären musst. Und lass dich nicht so schnell wieder von irgendjemandem trösten, der vielleicht ganz andere Dinge im Sinn hat. Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Könnte nicht schaden, ne? Könnte nicht schaden. Finde ich auch, Hans. Dann bitte ich dich aufzulegen und Magdalena ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Und komm jetzt gut durch die Zeit und alles Gute generell wünsche ich dir. Ja, und schönen Dank für das Gespräch. Das tut doch ganz gut. Sehr gerne, Hans. Alles Gute. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Danke, ciao. 1:30 haben wir und nächste Woche geht's mit der Tradition wieder weiter, dass wir einmal in der Woche ein festes Thema haben. Und das wird sein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und das Thema nächste Woche heißt Hass. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen großen Hass auf jemanden haben oder auf etwas haben. Warum hasst ihr? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gehasst werden. Warum werdet ihr gehasst? Ihr könnt euch anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de, Stichwort Hass. Bitte auf keinen Fall eure Telefonnummer vergessen, in die Mail reinzuschreiben, damit wir euch dann nächste Woche schnell zurückrufen können. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Hass. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und der offenen Sendung heute am Freitag. Und hier ist die Maleka. Maleka, 20 Jahre. Hallo Domian. Hallo Maleka. Ich muss mal dazu sagen, ich bin 21 Jahre alt. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich würde mit dir gerne über die Flüchtlingssituation sprechen und ja, dazu meine Meinung äußern, aber vorerst möchte ich halt zu meiner Person etwas sagen. Moment. Du bist ein Flüchtling. Ja, genau. Woher kommst du? Ich komme aus Tschetschenien, lebe mittlerweile seit fast 17 Jahren in Deutschland. Seit 17 Jahren? Ja, genau. Aus Tschetschenien, auch einem schlimmen, politisch sehr schlimmen Land. Ja, sehr, mittlerweile, also heutzutage auch noch. Mhm. Wie bist du damals nach Deutschland gekommen, als Kind? Ja, in 4 Jahren. Genaue Erinnerungen, so präzise kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nur ich weiß, dass wir mit dem Zug hierher gekommen sind. Du und deine Eltern? Ja, meine Eltern, damals nur mit meinem Bruder. Ja. Weißt du, ob das so einfach war, damals aus Tschetschenien rauszukommen? Nee, das war nicht einfach. Also wir sind ja von der Hauptstadt her, sind wir bis nach Moskau gefahren. Hm. Und da mussten wir halt unsere Pässe verstecken. Da steht ja auch der Geburtsort drin. Und wenn man den gelesen hätte, dann würde man uns wieder zurückschicken nach Tschetschenien. Hm. Und dann haben wir halt einfach gesagt, dass wir unsere Plätze verloren haben und und sind dann einfach schwarz weitergereist. Weißt du, ob deine Eltern damals direkt nach Deutschland wollten? Die wollten nach Deutschland, wir haben aber quasi eine Pause in Holland eingelegt. Ja. Holland hat uns damals nicht akzeptiert, deshalb sind wir halt nach Deutschland. Wir hatten halt Bekannte hier und das war dann halt einfach ein Vorteil für uns. Mhm. Du wirst nur wahrscheinlich zumindest von der ersten Zeit nicht so klare Erinnerungen haben, aber deine Eltern haben sich ja viel davon erzählt. Wie hat deine Familie das erlebt, die erste Zeit als Flüchtlingsfamilie in Deutschland zu sein? Wie war das? Ja, das war natürlich nicht einfach. Also wir hatten, wie gesagt, die eine Bekannte, die auch sehr schlecht Deutsch damals gesprochen hat. Und wir konnten so gut wie, wir konnten gar kein Deutsch, konnten uns nicht äußern. Wir konnten auch nicht, also ich bin Muslimin, wir konnten auch unsere Religion nicht richtig ausleben, weil wir einfach nicht so akzeptiert wurden. Mhm. Und auf unsere Bedürfnisse wurden nicht eingegangen. Und das war, also ich für mich persönlich jetzt, ich habe keine Gefühle von früher noch in Erinnerung. Aber meine Eltern, die fanden das gar nicht toll. Wie lange hat es denn gedauert, bis deine Eltern sich eingelebt haben, sofern sie sich eingelebt haben? Ja, also wir haben erstmal in einem Lager gelebt. Bitte? Du sprichst mal ein bisschen deutlicher, ich verstehe schlecht. Ja, Entschuldigung. Also wir haben erstmal in einem Lager gelebt. Im Lager, ja. Ja, in Trier war das. Mhm. Und ja, da war das ein bisschen schwierig. Auch mit dem Einleben konnte man nicht. Wir haben quasi auf 4 Quadratmeter mit 4 Leuten gewohnt. Und ja, da hatte man einfach keine Privatsphäre für sich. Und wie lange wart ihr in dem Lager? Das weiß ich nicht, aber das ging nicht lange, über ein paar Monate, denke ich. Mhm. Aber meine Frage war, so wie lange so grundsätzlich deine Familie gebraucht hat, bis sie Fuß gefasst hat in Deutschland? Das hat sich so langsam eingependelt. Ich kann jetzt keine genaue Jahresanzahl sagen. Okay, ja. Fühlen deine Eltern sich denn jetzt hier, naja, heimisch will ich nicht sagen, aber fühlen sie sich wohl, hier zu sein? Ja, mittlerweile sehr. Also dort zu leben, das ist einfach nicht machbar. Also meine Mutter wird zum Beispiel politisch immer noch gesucht von dort. Ah, also deine Eltern, und ihr könnt gar nicht mal dorthin reisen und das Land besuchen, das geht nicht. Also ich war letztes Jahr dort, aber dann auch so mit Schwierigkeiten, mit Angst. Und ich habe einfach die Sehnsucht gehabt, einfach meine Heimat wiederzusehen. Mhm. Aber meine Eltern, die würden auf keinen Fall wieder dort leben. Also die haben ja den Krieg miterlebt. Mhm. Und die haben ja auch als Partisanen mitgekämpft. Und ja, das sind dann quasi Terroristen dort. Ich verstehe. Das heißt, deine Eltern waren nicht mit. Du warst alleine dort? Nee, ich war nicht alleine. Ich war mit einer Verwandten. Ah ja. Hast du denn mittlerweile einen deutschen Pass? Nein, ich habe keinen deutschen Pass. Ich habe mittlerweile eine Aufenthaltserlaubnis, die dann die 2-jährig verlängert wird. Oh, das heißt, du hast immer, das ist immer so eine Angst, hoffentlich wird das auch verlängert? Ja, also mittlerweile ist die Angst nicht mehr so groß. Ich habe diesen Pass habe ich jetzt auch seit 2 Jahren vorher. Also ich lebe ja, wie gesagt, fast 17 Jahre hier. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber du hast gesagt, du hast noch keinen Pass. Nee, ich habe keinen Pass. Aber ich habe 15 Jahre lang, war ich geduldet, musste halt jeden Monat den Pass verlängern und jeden Monat hatte ich halt diese Angst, immer wieder abgeschoben zu werden. Was muss denn passieren, dass du den deutschen Pass bekommst, die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, ich habe auch nachgefragt, entweder ich heirate einen Deutschen oder ich muss 7 Jahre warten. Warum gerade 7 Jahre, weiß ich nicht. Konnte man mir auch nicht erklären. Wie, noch 7 Jahre warten? Ja. Das ist ja absurd. Ja. Das ist ja wirklich absurd. Möchtest du gerne in Deutschland bleiben? Na, auf jeden Fall. Das ist ja wahrscheinlich jetzt, das ist ja deine Heimat geworden mittlerweile. Ja, also ich kenne auch nichts anderes. Wie ist es denn bei deinen Eltern? Vermutlich haben die auch keinen deutschen Pass und keine deutsche Staatszugehörigkeit bekommen. Ja, bei meinen Eltern ist die Situation etwas schwieriger als bei mir. Bei denen wird es halt einjährig verlängert. Ich verstehe auch diesen Unterschied nicht. Wobei sie, wenn sie als Terroristen gesucht werden, müsste es doch einfacher sein, sage ich mal so. Es ist ein Dschungel, dieses Asylgesetz. Ja. Aber dadurch, dass wir das halt nicht beweisen können, ist das halt ein bisschen kompliziert. Wenn du jetzt die ganzen Bilder siehst im Fernsehen, diese fürchterlichen Szenen, die sich da abspielen, und du kommst selbst aus einer Flüchtlingsfamilie, was empfindest du da? Ja, natürlich Wut und einfach Trauer. Wie sprecht ihr in der Familie über die jetzige Situation? Ja, gar nicht. Gar nicht? Nee. Wie kommt das? Ich weiß auch nicht. Also, ja, man fürchtet einfach wieder von einem Gefühlsausbruch, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ja, eigentlich wollte ich jetzt zu der aktuellen Situation was sagen. Bezüglich der Flüchtlinge. Also, ich kann zum Beispiel die einige Position nicht verstehen. Ich kenne auch sehr viele, die halt Gegenflüchtlinge sind und die mit mir befreundet sind. Mhm. Und gerade das verstehe ich nicht. Ich bin dadurch, dass ich selber ein Flüchtling bin, können die an mir sehen, wie fortgeschritten das einfach sein kann. Auch wenn es über Jahrzehnte hinweg ist, können die sich natürlich auch integrieren. Ich zahle auch wie jeder andere Steuern und habe mich hier eingelebt. Ich arbeite, ich über einen sozialen Beruf aus, helfe Menschen in meinem Beruf. Ja, was genau machst du in dem sozialen Beruf? ja, also ich wollte jetzt nicht so direkt drauf eingehen. Okay, gut. Haben deine Eltern, dein Vater, haben die, hat der eine Arbeit hier in Deutschland? Ja. Nein. Ja. Doch, doch. Doch. Und was macht er? Ja. Er ist in einem Schleifbetrieb für Holz, also Holz und Metall. Okay. Schleift. Haben deine Eltern auch Deutsch gelernt? Ja, die sprechen zwar jetzt mit Akzent und grammatikalisch falsch, aber die sprechen Deutsch und verstehen jeden anderen. Okay, das ist ja schon mal das Wichtigste. Das muss, mit Akzent ist ja nicht schlimm. Ja. Ja. Es kann ja auch vielleicht sein, dass ihr in der Familie gar nicht darüber so sprecht, weil das auch so viele Erinnerungen bei deinen Eltern lostreten würde. Schlimme und traurige ja. Erinnerungen, deswegen schweigt man darüber. Ja, also wir haben es die Jahre wirklich totgeschwiegen. Einfach, ich weiß auch nicht, ob es an den Gefühlen, also an der Befürchtung liegt, dass die Gefühle dann wieder ausbrechen können. Mhm. Oder halt einfach, dass das mittlerweile kein Thema ist, dass wir damit abschließen wollen. Was denkst du denn so grundsätzlich über unser Land, über Deutschland? Also ich finde, Deutschland kann wirklich sehr stolz auf die aktuelle Situation sein. Also es gibt natürlich einen Grund, warum die ganzen Flüchtlinge gerade nach Deutschland möchten. Mhm. Und ich finde, Deutschland hat so ein tolles Gesundheitssystem. Und im Vergleich zu Amerika ist Deutschland ja Gold wert. Ja, ja. Und egal ob es Wirtschafts- oder Kriegsflüchtlinge sind oder ob die verfolgt werden, mhm. so ich finde es einfach egoistisch von Nazis oder Rassisten zu sagen, so, dass Ausländer oder Flüchtlinge nicht mehr angenommen werden sollen. Mhm. Da hast du recht, liebe Maleka. Ich wünsche dir sehr von Herzen, dass du bald den deutschen Pass bekommst. Ja, darum geht es mir auch im Moment gar nicht, aber ja, aber es wäre ein beruhigendes Gefühl, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und es ist mir wirklich unbegreiflich, dass jemand, der so lange jetzt hier lebt und sich eingelebt hat und nicht mehr zurück kann, warum, du bist eine junge Frau, du bist voll in unserer Gesellschaft integriert und angekommen, warum du nicht hier leben solltest. Aber ich habe mal Hoffnung, dass, ja, ich auch. Dass die Gesetze werden sich demnächst ändern. Es passieren im Moment so viele politische Entwicklungen. Ich glaube, das wird demnächst besser werden. Ja, ich hoffe. Ich freue mich, dass du angerufen hast und uns ein wenig aus deinem Leben erzählt hast. Und ich wünsche dir einfach viel Glück und alles Gute für dein Leben. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, Maleka. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und wir sind jetzt verbunden mit der Amelie. Und die Amelie ist 18. Guten Morgen, Amelie. Guten Morgen. Guten Morgen, Amelie. Um was geht's? Ich war im Urlaub 4 Wochen mit Freunden. Und wir waren in Griechenland und Südosteuropa, wo es relativ viele Straßenhunde gibt. Und ich habe einen kleinen Straßenhund mitgenommen und stand dann zu Hause bei meinen Eltern mit Hund. Da, wo? Aus Griechenland einen Straßenhund? Aus Montenegro. Aus Montenegro. Da, ja. Wie bist du oder wie seid ihr gereist? Mit dem Auto. Wir haben uns ein Auto gekauft vor den Sommerferien. Ja. Wir sind alle Schüler und sind dann mit dem Auto durch Südosteuropa gefahren. Das ist ja cool. Ja. Wie viele Leute wart ihr? Zu viert. Zu viert. Und ihr habt euch gemeinschaftlich dieses Auto gekauft? Genau. Nur für die Reise? Genau, und nach der Reise wird es wieder verkauft. Wie teuer war das Auto? 900 Euro. Oh, da war es aber ein Wagnis, so eine lange Reise zu machen mit so einer ollen Mühle. Aber es hat gehalten. Was war es denn für ein Typ? Mitsubishi Space Wagon. Okay, das sind solide Autos. Ja, es hat gut gehalten. So, dann ist euer Herz weich geworden und ihr habt ja so einen kleinen Hund gesehen und habt gesagt, den nehmen wir mit. Genau. Darf man, glaube ich, eigentlich nicht so, ne? So einzeln. Nein, darf man nicht. Wir haben ihn über die ganzen Grenzen geschmuggelt, also die kroatische Grenze, dann kam ja die bosnische Grenze, nochmal kroatische Grenze, slowenische Grenze, österreichische und dann die deutsche Grenze. Und was habt ihr dann sofort in Deutschland hoffentlich mit dem Hund gemacht? Wir sind sofort zum Tierarzt gleich. Oh. Also wir sind gekommen, wir sind morgens um 6 angekommen, nachmittags haben wir einen Tierarzttermin ausgemacht und am nächsten Tag sofort zum Tierarzt. Und alles in Ordnung mit dem Hund? Ja, Flöhe, Würmer, eine Entzündung im Ohr, aber das ist jetzt eigentlich alles schon weg. Also die Flöhe sind weg, die Würmer und die Entzündung ist auch fast weg. Habt ihr nach der Reise auch Flöhe gehabt? Nein, nein, nicht. Hätte ja sein können. Der Hund war ja immerhin so viele Stunden und Tage bei euch im Auto. Ja, das stimmt. Ja, wir haben sie gefunden und sind dann gleich am nächsten Morgen um 4 Uhr losgefahren bis zum wieder nächsten Morgen um 6, also insgesamt 26 Stunden. Achso, das war also quasi am Ende der Reise. Ja, genau. Das ging dann ja noch nicht am Anfang der Reise. Wäre es komplizierter geworden. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert auf den Hund? Meine Mutter hat, also mein Vater ist aufgesprungen und ist aus, wir saßen auf der Terrasse, ist weggelaufen in die Wohnung. Und meine Mutter hat sich hingesetzt und hat dann angefangen zu weinen, weil sie gemerkt hat, dass es ziemlich großen Ärger geben wird und eine ziemlich große Belastung für die Familie. Und dann hat mein Vater gesagt, dass zwei Tage später der Hund weg sein muss. Ach du je. Ja, und ich habe gesagt, dass ich nicht ohne Hund gehen werde. Und dann war ja die Konsequenz, dass ich mit Hund gehen muss. Ehrlich? Und du bist jetzt von zu Hause weg wegen des Hundes? Ja. Ach du je. Ja, ich so, bin jetzt... So hart drauf ist dein Vater? Ja. Habt ihr ein eigenes Haus? Ja, also wir haben eine Eigentumswohnung und sind Hausverwalter. Also ist genug Platz, wer für den Hund da? Ja, mit Garten, also eine große Wohnung und einen Garten. Und ich wohne selbst in dem Haus in einer Einzimmerwohnung. Also ich wohne nicht mal direkt in der Wohnung mit meinen Eltern. Ich wohne im Dachgeschoss und die im Erdgeschoss. Ach so, und trotzdem musstest du da raus? Ja. Wie groß ist der Hund? Klein. Also es ist ja auch ein Welpe, 4,5 Monate, aber die wird nicht arg viel größer. Also wie groß ist die vielleicht? Einen halben Meter oder so. Also ja. Die wird nicht groß. Ey, das ist ja heftig. Du hast deine eigene kleine Wohnung da im Haus deiner ja. Eltern und da schmeißt er dich noch raus? Ja. Und er lässt das, also er hat dich rausgeschmissen, so kann man sagen. Ja, er hat halt gesagt, der Hund muss weg und ich habe gesagt, ich gehe nicht ohne Hund und dann... Und wo bist du jetzt? Jetzt bin ich bei einem Freund. Ich war davor schon bei einem anderen Freund und habe da gewohnt, bis die in Urlaub gefahren sind und bin jetzt seit vorgestern hier. Was ist hier, bei dem Freund? Ja, genau, bei dem Freund. Und wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Also meine Eltern haben sich halt, also wir waren bei einem Beratungstermin, bei so einem Krisengespräch und im Grunde hat der Mann mir die ganze Zeit empfohlen, zum Jugendamt zu gehen und mich über Unterhalt zu empfehlen und über einen Auszug. Ist denn, endgültigen. Was sagt deine Mutter? Meine Mutter ist ganz arg verzweifelt. Ja, die möchte, dass ich zurück nach Hause komme. Ja, ohne Hund. Aber deine Mutter hätte auch nichts gegen den Hund. Mittlerweile schon. Am Anfang nicht so arg. Also da fand sie es auch nicht toll, aber hat nicht so ein großes Problem. Aber mittlerweile, ich glaube, durch meinen Vater schon. Aber ich verstehe das gar nicht. Wenn du sagst, ich sorge für den Hund, du hast deine eigene kleine Wohnung, dann haben, die, da haben die doch eigentlich de facto gar nichts damit zu tun. Ja, ich bin halt Schülerin und ich könnte ja den Hund wahrscheinlich nicht mit in die Schule nehmen und so. Und in der Zeit müsste er ja dann zu Hause sein. Und da haben die Angst, der bellt oder macht Radau im Haus. Ja, oder sie müssten mal mit ihm rausgehen oder so, weil er ja noch ein Welpe ist und nicht die ganze Zeit allein sein kann. Wie hast du dir das denn überhaupt gedacht? Ich meine, das ist ja eine berechtigte Frage. Du bist Schülerin und du bist viel unterwegs. Wie hast du dir das denn gedacht, wie das geregelt werden sollte? Also ich habe eigentlich gehofft, dass es dann, dass ich den Großteil übernehme und ein Stück weit schon unterstützt werde, aber nicht, also dass ich halt den größten Teil vom Hund trage und mich ein wenig unterstützen. Ich würde den Hund auch finanziell selbst tragen. Ich bräuchte quasi einfach nur manchmal jemand, der drauf aufpasst. Mhm. Was wäre denn eigentlich mit dem Hund passiert, wenn ihr ihn nicht mitgenommen hättet? Es wäre wahrscheinlich einer von den vielen Straßenhunden geworden, die da rumlaufen, die teilweise krank sind und verletzt, die geschlagen werden und wo und wie genau abgemagert sind. Ja, wo und wie genau habt ihr denn überhaupt ihn genau entdeckt? Das war ja in Montenegro. Wir haben da bei einer Freundin gewohnt. In einem Dorf nahe der albanischen Grenze, Ulcin heißt die Stadt, und da laufen ganz viele Straßenhunde rum und unter anderem ist auch sie rumgelaufen mit ihren zwei Geschwistern und ihrer Mutter und dann haben wir sie eingepackt. Und hat die Mutter nicht, das Muttertier nicht euch gebissen? Weil du... Nee, gar nicht. Die war ganz arg nett. Also die ist hergekommen, hat sich streichen lassen, aber hat halt immer, wenn man quasi zu ihren Welpen wollen, sich da vorgestellt, dass man sie streichelt, aber nicht die Welpen. Mhm. Also sie hat sie schon beschützt, aber war im Grunde dann auch relativ ängstlich. Und das war so ein Zufall, dass du genau zu dem Welpen gegriffen hast, weil der da gerade war und du den süß fandest. Ja, und weil es auch nicht viele Welpen gab auf der Straße. Also man hat viele Tiere mit geschwollenen Sitzen gesehen, aber keine Welpen. Mhm. War denn dein Verhältnis zu deinem Vater schon immer eher ein bisschen verspannt? Ja, teilweise schon. Also es ist scheinweise schon schwierig. Jetzt sind die gerade im Urlaub? Nee, die fahren am Montag in Urlaub, aber momentan sind die noch zu Hause. Dann haben die aber auch keinen schönen Urlaub, denn das werden die wahrscheinlich ständig im Kopf Nein. haben. Es ist eine unglaublich belastende Situation für die ganze Familie. Gibt es noch Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 13. Und was sagt der? Der ist, ja, zum einen klar, der ist 13, der sieht den Papa als großes Vorbild, aber der findet den Hund auch toll. Mhm. Ja, Mensch, Amelie, was wird denn jetzt? Ich weiß es nicht, das ist noch die große Frage. Mann. Also ich werde wahrscheinlich auch zum Jugendamt gehen und da mit jemandem reden. Ja, du kannst ja, du hast ja gar keine Kohle, du kannst dich ja gar nicht alleine durchschlagen. Ja, ich arbeite nebenher, aber ich weiß es nicht, ich möchte ja eigentlich zu Hause wohnen. Ja, und den Hund ins Tierheim zu geben, ist keine Option oder nein, eigentlich nicht. Also ich habe ja den Hund mitgenommen, damit ich mich drum kümmere und das nicht quasi abschiebe an andere Leute. Die Tierheime in Deutschland sind ja voll. Mhm. Ich meine, du könntest ihn natürlich auch verkaufen an einen wirklichen, an einen Tierfreund. Oder ja. Verschenken. Du musst ihn ja nicht verkaufen, kannst ihn ja verschenken. Aber da ist ja mittlerweile auch eine Bindung und der Hund hat sich so entwickelt in den paar Stunden, allein schon auf der Fahrt nach Deutschland. Mhm. Hat sich so ein, ja, der hat sich total verändert, ist total aufgeblüht. Mhm. Also ja. Dein Herz sagt dir, ich möchte den Hund behalten und ich werde es irgendwie schaffen. Ja. Aber dann kommen die Fakten, du brauchst Kohle, du brauchst eine Wohnung. Und genau, und eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Also ich möchte ja gar nicht ausziehen. Ich möchte ja eigentlich zu Hause wohnen. Darfst du denn noch in dein Zimmer da rein und Sachen holen? Ja, doch, das geht schon. Also ich darf ja quasi, meine Eltern wollen ja, dass ich wiederkomme halt ohne Hund. Und wenn die jetzt zum Beispiel in Urlaub sind, könntest du doch eigentlich mit deinem Hund wieder in deine Wohnung gehen? Ja, das möchte ich auch. Also, das machst du auch? Hat er dir das auch verboten? Ja, eigentlich schon, aber wenn sie nicht da sind. Wie lange sind die weg? 6 Tage. Ach ja gut, das ist ja nicht lange. Ja. Die 6 Wochen wäre besser. Ja. Ach Mann. Ja, das ist sehr schwierig. Du hast gerade gesagt, es gab so ein Krisengespräch. Ja, genau. Das war ein Kriseninterventionshelfer und der war aber sehr schwierig. Der hat eigentlich nur die ganze Zeit gesagt, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Und hat auch gemeint, man könnte das doch auch positiv sehen als Schritt in die Selbstständigkeit. Aber dass das halt unglaublich belastend ist, mit 18 von zu Hause auszuziehen, obwohl man das nicht möchte und noch zur Schule geht. Und ich mache jetzt bald Abitur. Wie lange? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, okay. Ach so, bei diesem Kriseninterventionshelfer war dein Vater, deine Eltern nicht dabei? Doch, die waren auch dabei. Die saßen aber eigentlich nur daneben und er hat die ganze Zeit mit mir geredet und hat halt immer wieder gesagt, dass ich zum Jugendamt soll. Also hat er keine große Lösung euch vorgelegt? Nein, er hat auch gemeint, es gibt keinen Kompromiss und eigentlich müsste ich entweder den Hund weggeben und nach Hause kommen oder den Hund behalten und halt ausziehen. so klug warst du vorher auch schon. Ja. Ja. Ja, das war gar nicht hilfreich. Wie schätzt du denn deinen Vater ein? Wird der weich nach einer gewissen Zeit? Mhm. Eigentlich, also ihm ist es immer sehr wichtig, das zu machen, was er sagt. Ja. Das dann auch zu halten. Konsequent. Konsequent zu sein. Sehr konsequent. Also mein Gefühl ist auf deiner Seite. Wirklich. Ich weiß auch noch nicht die kluge Lösung, was ihr da machen könnt, aber ich bin etwas wirklich schockiert über deinen Vater. Ich meine, ist mir klar, der wird nicht erfreut sein und der hätte dir euren Kopf waschen können und so, aber dann muss man doch gemeinsam sich hinsetzen und eine Lösung finden. Es ist halt ganz schwierig, weil die immer der Meinung sind, ich würde den Hund über sie stellen, aber darum geht's mir ja gar nicht. Ich möchte ja den Hund nicht über sie stellen. Vielleicht wäre ja die Möglichkeit, wenn dein Vater, deine Mutter sich darauf einlassen, doch nochmal in so ein Gespräch zu gehen bei einem anderen Vermittler. Ja. Fände ich, sollte man zumindest nochmal ausprobieren. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe mir auch überlegt, dass man irgendwie einen Kompromiss findet, dass ich den Hund, während ich Mittagsschule zum Beispiel habe, dass ich jemanden suche, der sich an dem Tag dann um den Hund kümmert, dass die das nicht machen müssen. Irgend sowas, ja. Ja, so quasi eine Hundetagesmutter oder so. Amelie, ich werde dich jetzt gleich nochmal mit meiner Psychologin verbinden. Mhm. Die kann dir nochmal ein paar Ratschläge geben, vielleicht auch Adressen und Ansprechpartner in deiner Umgebung, um nochmal einen Anlauf zu machen, doch vielleicht gut ins Gespräch zu kommen oder einen Kompromiss zu finden. Ja. Ja? Vielen Dank. So, ja. Dann legst du auf. Magdalena heißt die Psychologin, die ruft dich gleich zurück und ich wünsche euch sehr, dass das zu aller Zufriedenheit gelöst wird, das Problem. Ja, das hoffen wir auch alle. Ja, Mann, das muss doch, es gibt doch Schlimmeres auf der Welt, als so, da verstößt man noch nicht die Tochter wegen. Mann, ich würde mal gerne mit deinem Papa reden, das wäre super. Ja, der guckt nicht zufällig diese Sendung oder hört sie? Nein, ich glaube nicht. Schade. Papa von Amelie, wenn du zuschaust, bitte melde dich. Ich würde gerne mal ein paar Worte mit dir reden. So von Mann zu Mann. Amelie, du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, mache ich. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Florian, 22. Guten Morgen, Florian. Hallo, Domian. Hallo, Florian. Und was geht's bei dir? Schön, dass ich durchgekommen bin. bei mir geht es darum, es geht um meine Traumfrau quasi, die ich wahrscheinlich gerade dabei bin zu verlieren. Oh je. Bist du mit ihr denn schon zusammen? Ja, wir sind 4,5 Jahre zusammen gewesen. Mm. Wir haben uns übers Internet damals kennengelernt und es ist auch ein ziemlich großer Altersunterschied. Wie alt ist sie denn? Sie wird 33 und ich bin 22 Jahre. Ja. Und sie hat auch schon ein Kind, was jetzt 13 ist, einen Jungen und wir haben eine schöne Zeit miteinander gehabt und ich arbeite als Barkeeper im Hotel und das ist spät abends immer und das war auch nicht immer leicht durch meine Arbeitszeit, so eine Beziehung dann auch zu führen. Mhm. Und in den letzten Monaten hat sie zu mir gesagt, dass ich ihr das Gefühl nicht mehr gegeben habe, dass ich sie liebe und dass ich stolz auf sie bin und dass ich sie quasi als meine Frau anerkenne. Dann haben wir noch so wenig Zeit. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte einen Tag in der Woche frei. Ich kenne ein paar Fußballer und war verabredet in Düsseldorf mit einem Fußballer. Wir wollten uns treffen, habe ich. Ist dann meine Freundin und das Kind mitgekommen. Die wollten sich dann da in der Stadt ein bisschen die Zeit vertreiben und ich wollte mich dann mit ihm treffen. So, und das hat sich dann zersprengt, weil wir ja leider, weil es ein Missverständnis war. Ja. So, da war ich an dem Tag so mies drauf und war dann in Düsseldorf irgendwie total, scheiße drauf, was sich natürlich auf sie auch ausgewirkt hat. Wir hätten uns da doch so einen schönen Tag machen können. Ja. Da ist das vorgefallen, was in jeder Beziehung vorfallen kann, dass mal irgendwas schiefläuft und man ist schlecht drauf. Und ja, aber eigentlich gibt es ja gar keinen Grund darauf, schlecht drauf zu sein. Weißt du, Domian? Aber du liebst diese Frau. Ich liebe diese Frau, so, und jetzt kommt. Es kam natürlich mehrere Sachen noch dazu. Sie hat nachgedacht. Ich bin eigentlich im Kopf, bin ich ziemlich weit durch mein Alter, weil ich damals auch mit Älteren zu tun habe, immer Freunde, viele Ältere habe und alles. Mhm. Bloß ich war, also dann hat sie das mir irgendwann gesagt und dann hat sie gesagt wegen Auszeit. So, und dann warum ist für mich der. Warum? Ja. Ich muss dich einfach mal ein bisschen unterbrechen und fragen, dann wird es schneller klar. Du hast gerade am Anfang, ich bin dabei, die Frau zu verlieren. Ja. Warum eigentlich? Weil sie das Gefühl hat, dass sie nicht mehr von dir geliebt wird? Genau, es ging dann auch darum, in der Beziehung, sie möchte irgendwann natürlich auch heiraten und noch ein Kind eventuell kriegen und das mit mir. Und ich habe manchmal auf die Fragen immer so ein bisschen biestig geantwortet. Ja. Mit dem Kind war mir klar, dass das jetzt irgendwann passieren wird. Ja. Das wollte ich auch. Würdest du sie denn heiraten? In dem Moment sagen? Ja, um Himmels Willen, das kommt ja jetzt noch, Domian, pass auf. Es ging um diese Auszeit. So, wo sie gesagt hat, eine Auszeit, damit sie merkt, ist da vielleicht noch was, sie liebt mich auch und ich bin ein besonderer Mensch für sie, aber sie braucht diese Auszeit, weil viel passiert ist, viel, was eventuell kaputt gemacht hat und sie hat viel versucht, um mich zu kämpfen, was auch stimmt, ne? Okay. So, und ich, dann die Auszeit, da ist der Boden für mich unter den Füßen zusammengebrochen. Ich konnte das mental, körperlich nicht aushalten, es war für mich die Hölle. Diese Auszeit, hört ihr, langsam, lass mich mal ein bisschen fragen, gab es denn diese Auszeit schon eine Weile? Ja, ich habe aber mich öfters immer gemeldet und weil ich nicht konnte, ich war körperlich, ich musste mich eine Woche krank melden. Mhm. Das heißt, ihr wohnt am Ende. Okay, ihr wohnt auch nicht zusammen. Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern. Sie hat eine Wohnung und ich bin da dann öfters immer. Dann hast du die Auszeit nicht akzeptiert, wie sie das wollte? Ja, ich wollte es, aber ich konnte es einfach nicht und ich bin dann zum Nachdenken gekommen. Und ein Mensch kann sich nicht ändern, aber vom Kopf her, vom Denken her habe ich mich geändert. Hm. Ich habe in der Zeit mit ihren Eltern gesprochen und mit meinen Eltern gesprochen. Was ist und denn bin dann zu dem Ort gegangen, wo bin dann zu dem Ort gegangen, wo wir uns die Liebe gestanden haben am 1.1.2011. Ja. Das ist Silvester gewesen. Da bin ich hingegangen, habe mit meinem besten Freund alles vorbereitet, mit Kerzen, ich war im Anzug, alles drum und dran, mit Feuerwerk, alles so wie man sich das eigentlich vorstellt. Dann habe ich sollten die Eltern sie unter den Vorwand dahin bringen und dann habe ich ist sie dahin gebracht und dann habe ich sie ihr quasi einen Antrag gemacht zu heiraten. Mhm. Den hat sie dann angenommen. War sie erfreut? Ja, sehr sogar. Das ist ja das immer, was sie immer wollte. Mhm. Und ich bin in dieser kurzen Auszeit so im Kopf weitergewachsen, so klar gedacht. Okay, jetzt hast du ihr einen Antrag gemacht, sie war erfreut, aber dennoch hast du Angst, sie zu verlieren. Ja, pass auf, Domian. Und nach zwei, drei habe ich ihr den Ring angesteckt. Nach zwei, drei Tagen hat sie gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie das will, sie weiß nicht, ob wegen unserer Zukunft und ob das gut geht und wegen dem Altersunterschied. Und Florian, jetzt mache ich hier mal einen Schnitt. Wir schaffen das jetzt nicht mehr in 25 Sekunden, die Sendung ist reich. Aber wir werden gleich weiterreden. Ich bitte dich ganz einfach aufzulegen und zu warten. Wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay, Domian, danke. Okay, bis gleich. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Uwe van Wetterij. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, bye bye, tschüss.